Weiter fertigte bezahle El die Lade aus Akazienholz an, 2,5 Elle lang, 1,5 Elle breit und 1,5 Elle hoch. Und er überzog sie inwendig und auswendig mit gediegenem Gold und brachte einen ringsumlaufenden goldenen Kranz an ihr an. Sodann goss er für sie 4 goldene Ringe für ihre 4 Füße, und zwar 2 Ringe auf ihrer einen Seite und 2 Ringe auf ihrer anderen Seite. Sodann fertigte er Stangen aus Akazienholz und überzog sie mit Gold. Diese Stangen zog er durch die Ringe an den Seiten der Lade, so dass man die Lade tragen konnte. Sodann fertigte er eine Deckplatte aus gediegenem Gold an, 2,5 Elle lang und 1,5 Elle breit. Auch fertigte er 2 Kerube aus Gold an, in getriebener Arbeit verfertigte er sie an den beiden Enden der Deckplatte, den einen Cherub an dem einen Ende und den anderen Cherub an dem anderen Ende. An der Deckplatte brachte er die Kerube an, an ihren beiden Enden. Es hielten aber die Kerube ihre Flügel nach oben ausgebreitet, indem sie mit ihren Flügeln die Deckplatte überdeckten, während ihre Gesichter einander zugekehrt waren, gegen die Deckplatte hin waren die Gesichter der Kerube gerichtet. Sodann fertigte er den Tisch aus Akazienholz an, 2 Ellen lang, 1 Elle breit und 1,5 Elle hoch. Und er überzog ihn mit gediegenem Gold und brachte einen ringsumlaufenden goldenen Kranz an ihm an. Sodann brachte er eine in Handbreite ringsumlaufende Leiste an ihm an und an dieser Leiste wiederum einen ringsumlaufenden goldenen Kranz. Ferner goss er für ihn 4 goldene Ringe und befestigte diese Ringe an den 4 Ecken seiner 4 Füße. Dicht an der Leiste befanden sich die Ringe zur Aufnahme der Stangen, damit man den Tisch tragen könne. Die Stangen aber fertigte er aus Akazienholz an und überzog sie mit Gold, damit man den Tisch tragen könne. Sodann fertigte er die Geräte an, die sich auf dem Tische befinden sollten, die zu ihm gehörenden Schüsseln und Schalen, Becher und Kannen, mit denen das Trankopfer gespendet wird, alles aus gediegenem Golde. Weiter fertigte er den Leuchter an aus gediegenem Golde. In getriebener Arbeit fertigte er den Leuchter an, sein Fußgestell und seinen Schaft, die dazugehörenden Blumenkelche, Knollen mit Blüten, befanden sich an ihm. Von seinen Seiten aber gingen 6 Röhren aus, je 3 auf jeder Seite des Leuchters. An jeder Röhre befanden sich 3 mandelblütenförmige Blumenkelche, je 1 Knoll mit Blüte, so an allen 6 Röhren, die von dem Leuchter ausgingen. Am Leuchter aber befanden sich 4 Blumenkelche, mandelblütenförmig mit den zugehörigen Knollen und Blüten, und zwar jedes Mal 1 Knollen unter jedem der 3 Röhrenpaare an ihm, der 6 Röhren, die von ihm ausgingen. Ihre Knollen und Röhren waren aus einem Stücke mit ihm, alles getriebene Arbeit aus einem Stücke, von gediegenem Golde. Sodann fertigte er die 7 Lampen an, die zu ihm gehörten, nebst den zu ihm gehörenden Lichtscheren und Pfannen, aus gediegenem Golde. 1 Talent gediegenen Goldes verwendete er auf ihn und die zu ihm gehörenden Geräte. Sodann fertigte er den Räucheraltar aus Akazienholz an, 1 Elle lang und 1 Elle breit, 4-eckig und 2 Ellen hoch, seine Hörner bildeten ein Ganzes mit ihm. Und er überzog ihn mit gediegenem Golde, seine Platte und seine Wände ringsum, sowie seine Hörner, und brachte einen ringsumlaufenden goldenen Kranz an ihm an. Unterhalb dieses Kranzes aber brachte er an seinen beiden Ecken auf seinen beiden Seiten je 2 goldene Ringe an zur Aufnahme der Stangen, damit man ihn mittels derselben tragen könne. Die Stangen aber fertigte er aus Akazienholz an und überzog sie mit Gold. Sodann fertigte er das heilige Salböl und das reine, wohlriechende Räucherwerk an, wie es der Salbenmischer herstellt,